Kundgabe 6487. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.02.1956. Hinweis auf das Ende. In kurzer Zeit geht eine Ära zu Ende und es beginnt eine neue. Ihr Menschen könnet diesen Worten Glauben schenken, denn darum spreche ich sie zu euch, dass ihr euer Leben nun auch so führet, dass ihr dieses Ende nicht zu fürchten brauchet. Einen anderen Zweck verfolge ich nicht dadurch. Ich will euch nicht beunruhigen ohne Grund. Ich will euch nicht in Verwirrung stürzen, ob des vor euch Liegenden. Ich will nur, dass ihr so lebet, wie es mein Wille ist. Dann wird das Ende dieser Epoche für euch nur zum Vorteil sein. Dann werdet ihr euch nicht zu fürchten brauchen, sondern mit Freuden einer gesegneten Zeit entgegensehen. Ich brauchte euch keine Kenntnis davon zu geben, denn kein Mensch von euch weiß, wann sein letzter Tag gekommen ist. Und es wäre also für viele ein ganz unnötiges Wissen, dass eine Erlösungsperiode zu Ende geht. Doch es kann dieser Hinweis für jeden Menschen noch ein Antrieb sein, ernstlich seiner Seele zu gedenken. Er kann ihn veranlassen, ernsthaft mit sich selbst zu Gericht zu gehen, wenn er an die Vergänglichkeit irdischer Güter gemahnt wird und nun geistige Güter zu erringen trachtet. Aber er ist nicht gezwungen zu glauben. Dennoch rufe ich euch Menschen immer dringlicher zu. Glaubet diesen Worten und tut alles, wozu ihr fähig seid. Und es wird nur euch zum Segen gereichen. Denn ihr befindet euch alle nicht in guter seelischer Verfassung. Ihr müsstet alle noch an euch arbeiten und habt dazu nicht mehr viel Zeit. Lasset euch nicht überraschen, sondern machet euch mit dem Gedanken vertraut, nur noch kurze Zeit Gäste auf dieser Erde zu sein. Schon dieser Gedanke wird euch bewusster leben lassen und ihr werdet euch an mich wenden um Hilfe, wenn ihr an mich als euren Gott und Schöpfer glaubet. Dann bedenket euer bisheriges Leben und fraget euch, ob euer Wandel recht war vor meinen Augen. Denn ihr alle kennet meine Gebote und ihr alle wisset es, dass die Liebe das Erste und Wichtigste ist, dass ihr ohne Liebe niemals zur Seligkeit gelangen könnet. Und wenn ihr euch nun eingestehen müsset, lau und gleichgültig diesem Liebegebot gegenüber gewesen zu sein, dann holet es nach. Denn es ist euch viel Gelegenheit gegeben, liebetätig zu sein. Überall werdet ihr Not sehen um euch und ihr werdet helfend eingreifen können. Nur seid des Willens, gut und gerecht zu leben und die Gebote der Liebe zu achten, die ich nur um eures Seelenheils willen euch gegeben habe. Und gedenket stets eures Erlösers, Jesus Christus. Rufet ihn an, dass er eure Gedanken lenken möge und euch Kraft gebe, den göttlichen Willen auszuführen. Dann rufet ihr mich selbst an und bekundet mir, dass ihr zu mir gelangen wollet, und ihr wandelt dann auch den rechten Weg, den Weg, den Jesus Christus euch vorangegangen ist. Das Ende kommt unwiderruflich, ganz gleich, wie ihr dann beschaffen seid an euren Seelen. Aber noch habt ihr Zeit, euch darauf vorzubereiten, und darum geht immer wieder euch der Mahnruf von oben zu. Gedenket des Endes. Es ist nur meine Liebe, die euch retten will vor dem Verderben, die euch aber niemals zwingen wird und darum euch anredet in einer Form, der ihr Glauben schenken könnet, wenn ihr willig seid. So ihr aber achtsam seid, werdet ihr vieles bemerken, was euch glauben lassen könnte. Ein Zeitabschnitt geht zu Ende und ein neuer beginnt. Und es erfüllt sich nur, was ständig vorausgesagt wurde durch Seher und Propheten. Denn auch diese sprachen in meinem Auftrag und kündigten das Gleiche an, was ich nun euch Menschen sage. Doch euer Wille ist frei. Wie aber euer Wille ist, so wird auch euer Los sein, so das Erdenleben für euch beendet ist. Ihr werdet leben können in Seligkeit, aber auch dem Tode verfallen, einer endlos langen Zeit der Qual und Finsternis, aus der ihr selbst euch nicht befreien könnet. Amen.